Schlag ans Tor in stiller Mitternacht. Ein Männerruf aus tiefer Brust klar. Ich weiß nicht mehr, wie ich dir aufgetan, wie du mich nahmst, mein lieber, lieber Mann. Ich konnte nicht reden, als dein trauter Mund von der Gefangenschaft gab alles kund. Und leise weinend nur von Zeit zu Zeit stahl meine Hand sich an dein Bettlerleib. Schliefst du längst und meine Liebe spät, heimlich nach dir, wie still dein Atem geht. Und zwischendurch berg ich nach Frauenart, dein ärmlich Gut nach langer Wanderfahrt. Dein Leinenzeug verrissen und zerstückt, von Männerhänden hundertmal gepflegt. Ein Kerzenstümpfchen, das in stiller Nacht mit deiner Sehnsucht treulich hat gewacht. Ein Entchenstift, damit ein tapferer Mut so oft geschrieben hat, es geht mir gut. Und zwischen meinen Briefen da und dort ein Steppenblümchen arm und lang verdorrt. Im Fenster blau die hohe Sommernacht, viel tausend Sterne gehen auf der Wacht. Und über unsere Heimat Not und Leid taut heiß mein Glück in die Unendlichkeit.